Die Gärten Edens, in die sie eingehen, durcheilt von Bächen und in denen sie alles haben, was sie wollen, so vergilt es. Allah, den Gottesfürchtigen,